Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz- und Nerd-News. Mein Name ist Marvin Heidenstedt von heidenstedt.org und diese Nachrichten werden jeden Morgen um 5.42 Uhr erscheinen auf i5h.de bzw. www.i5h.de. So, die Links im Übrigen, die Quellenangaben zu diesen News, die ich jetzt vorlese, findet ihr auf i5h.de. Da einfach mal kurz nach dem jetzigen Datum suchen. Und zwar heute ist der 13. November 2013, also der 13.11.2013. Heute ist ein schöner Tag, denn wir haben viele schöne News. Und dann können wir direkt anfangen. Denn Sony mit der PlayStation 4 verbietet jetzt in den AGBs den Verkauf von Gebrauchtspielen. Das hat sich nämlich früher ganz anders aufgehört. Damals auf der E3 haben die damals sogar noch beworben, wie einfach das gehen soll mit der PlayStation 4, das Gebrauchtspiel verkaufen. Naja, ziemlich harte Sache. Also doch keine PS4 für mich. Und auch keine Xbox, weil Xbox ist von Microsoft und nix. So, Linux, der Linux-Desktop von Debian wird nicht mehr Gnome sein in der Zukunft. In der GZ-Version, Debian 7, Debian 8 wird also kein Gnome mehr besitzen, sondern XFCE. Das freut mich. Ich bin nämlich ein sehr, sehr starker XFCE-Nutzer. Da verspreche ich mir direkt mal ein paar Vorteile. So. Ja, alles ein bisschen schnell durchlauf, aber okay. Jetztchen. Zum NSA-Skandal. Ja, mal wieder Microsoft, und zwar zu diesem NSA-Skandal. Microsoft, Google und Facebook haben jetzt im EU-Parlament kritische Fragen über sich ergehen lassen müssen. Und der Vater von Linus Torvaldsen war auch da. Also Linus Torvalds Vater war da. Der ist nämlich, wenn ich das jetzt hier noch zusammenbekomme, irgendwas von Australien, Außenminister oder sowas. Irgendwas, sowas in der Art. Genau, finde ich gerade nicht. Wer sich das angucken möchte, guckt sich's an. Wie gesagt, die Linkliste auf i5h.de. Diese Nachricht im Übrigen von Golem. Genau, der finnische Abgeordnete Linus Torvalds, da ist er. Der Erfinder vom Linux-Erfinder. Und genau, Microsoft. Ja, der Vater vom Linux-Erfinder. Und zwar Microsoft hat in diesem EU-Ausschuss gesagt, dass ihre Produkte, ihre Software viel besser ist als Open-Source-Software, weil diese kontrollierte Software einfach viel, viel besser ist und sowieso keine Risiken und das Beste und Sicherste. Das Gute ist ja bei kontrollierter Software, also nicht Open-Source-Software, dass man die Sicherheit von dieser kontrollierten Software gar nicht nachweisen kann. Das heißt, die können da 300 Backdoors reinschreiben, sagen, wir haben es nicht gemacht, aber sie sind trotzdem drin. Und das geht halt bei Open Source Software nicht. Freu. So. Etwas absolut Grandioses. Und zwar, eine Malware ist auf der ISS gelandet. Und zwar durch einen russischen Astronauten. Das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Das ist 2008 auch schon der Fall gewesen. Interessant, ne? So wie ich das lese, sind hier alle Betriebssysteme auf der ISS Linux. Kann ich mir kaum vorstellen, aber okay. Genau. So, also tatsächlich einer der ersten Shardcodes auf der ISS. Weil ich das mal durchlesen möchte, wie gesagt, in der Linkliste reingucken. So, weiter zum Mega. Und zwar Mega. Mega hat nun die Beta-Phase verlassen. Und Mega, also dieser Cloud-Dienst von Kim Schmitz oder Kim.com, hat nun ein paar neue Features dazu bekommen. Wie zum Beispiel ein Messenger. Und viele neue Sachen und so. Wahnsinnig schön alles. So, kommen wir weiter zu WhatsApp und Firefox OS. Hier mal von dem Catchys Blog, stadtbremerhaven.de. Der Firefox-Erfinder, beziehungsweise einer der WhatsApp-Leuten hat gesagt, dass es kein Firefox OS, kein WhatsApp für Firefox OS geben wird, weil zu wenig Nutzer. Und ich frage mich gerade, Firefox OS, wie viele Handys sind da draußen? Ein Handy? Ein Handy? Ich glaube ein Handy. Oder zwei Handys? Bin mir nicht sicher. Totaler Bab, was der da redet. Also wirklich. Man kann auch nicht, wenn ein neues Betriebssystem zwei Handys draußen sind, kann man doch nicht sagen, so wenig Benutzer. Wie sah denn das bei Android am Anfang an? Da gab es doch auch nur ein Handy oder zwei, die Android hatten. Da gab es auch noch nichts. Und nun ist Android 69% des gesamten Dingens von Blumenkirchen, ihr wisst schon. Weltmarktführer und sowas. Da haben wir einen Salat. In Las Vegas spionieren Straßenlaternen Bürger aus. Hier eine Chip-Online-News. Da sind auf den Straßenlaternen sind Kameras angebracht mit so einem 360-Grad-Linsen-Ding. Sehr, sehr komisch. Also wirklich fragwürdig. Einfach mal anschauen, wer sich das möchte. Nun, Bitcoin, eine Nachricht von ChipOnline. Bitcoin, da hat sich jetzt ein Marktplatz in China, ein Marktplatz, der in China stationiert war, der war 4,1 Millionen Dollar schwer, ne? Also hat 4,1 Millionen Dollar Bitcoins gehabt und der ist jetzt einfach, ja, der chinesische Dienst ist dann irgendwie, ja, tschüss und ade, war schön mit euch. Ist halt offline gegangen. Jetzt sind die 4,1 Millionen Dollar weg. Nicht mehr da. Blöd gelaufen. Die Polizei ermittelt im Übrigen. So. Ein Anti-Roboter, wer sich es mal anschauen möchte, ziemlich coole Sache. So ein Laufroboter anscheinend oder sowas ähnliches. Interessant. Vielleicht wird es ja was Interessantes. Der britische Geheimdienst hat zu der NSA-Affäre gesagt, wir sind gesetzestreu. Das heißt, dass der britische Geheimdienst, der GCQH, ich kürze das jetzt ab, diese Abkürzung mit DIDA, also DIDA, nee, nehmen wir einfach dem MI5, weil das so gut, nein, okay. Die britischen Geheimdienste haben gesagt, wir sind gesetzestreu. Und tatsächlich, das sind sie auch. Und, oh, warte, oh, komisch, das sind die chinesischen Geheimdienste ja auch, weil die haben da drüben solche Gesetze. Blöd. Das heißt, britische Geheimdienste können sich jetzt vergleichen mit chinesischen Geheimdiensten, weil die handeln ja beide gesetzeskonform. Was für eine grandiose Aussage, dass wenn die Gesetze beschissen sind, man dann sagt, oh, wir sind ja gesetzestreu. Super, super. Und nun ein bisschen ältere News, aber noch immer sehr aktuell, weil immer aktuell. Und zwar 4A Games hat Metro Last Light für Linux freigegeben. Ja, auf Linux porträtiert. Absolut genial. Hätte ich gleich mal mir besorgen. Ich wünsche euch damit noch einen wunderschönen Tag. Das waren jetzt 9 Minuten Laberei mit mir. Und wir sehen uns dann morgen wieder. An einem Donnerstag, der 14.11.2013. Ade.